Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Deine Schulklasse nimmt an einer Führung durch das Deutsche Museum in München teil. Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen im Deutschen Museum. Ich heiße Elisabeth Aigner und bin zuständig für die Führungen von Schulklassen. Wie ihr sicher wisst, ist unser Museum das größte technische Museum in Deutschland. Es gibt sehr viele Bereiche und Abteilungen, wie zum Beispiel Energie, Naturwissenschaften, Verkehr, Schiff, Luft- und Raumfahrt, Bergbau, Musikinstrumente und nicht zu vergessen unser berühmtes Planetarium. Für die Besichtigung jeder Thematik bräuchte man mindestens einen ganzen Vormittag. Heute wollen wir zusammen die Abteilung Papiertechnik besuchen, denn ihr seid ja im Geschichtsunterricht gerade beim Thema Papierherstellung und Papierdruck, wie mir euer Lehrer Herr Kessel erzählt hat. Bevor wir gemeinsam durch die 4 vorgesehenen Räume laufen, möchte ich euch einen kurzen Überblick geben von dem, was wir im Laufe des Vormittags sehen werden. Der erste Raum der Ausstellung ist derzeit gewidmet, in der Papier noch mit der Hand gemacht wurde. Hier werdet ihr die Herstellung von Papyrus, Pergament und Tapa sehen, wie auch eine japanische Papiermacherwerkstatt und die verschiedenen Stufen der Herstellung von Papier in Europa ab dem 13. Jahrhundert. Auch werden wir einen Dunkelraum betreten, in dem es alte Papiere mit Wasserzeichen und Dokumente zur Papiergeschichte gibt. Ich möchte euch allgemein darauf hinweisen, dass ihr in diesem Raum vorsichtig sein müsst und nichts anfassen dürft. Im zweiten Raum blicken wir dann schon ins 19. Jahrhundert, wo bereits die ersten Langsiebpapiermaschinen in Papierfabriken verwendet werden. Hier könnt ihr auch die älteste noch erhaltene Maschine dieser Art sehen. Zu dieser Zeit ist der Rohstoff für Papier nicht mehr alter Stoff, sondern Holz. Hier gilt wieder das Prinzip des Deutschen Museums: Anfassen und Experimentieren erlaubt. Im dritten Raum sind wir dann in der modernen Papierherstellung angekommen. Bei der Masse von Papierproduktion heute könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie groß die modernen Maschinen sein müssen. Aus diesem Grund stehen hier nur Modelle dieser Maschinen. An einem Modell einer modernen Papiermaschine wird mehrmals wöchentlich gezeigt, wie man Papier herstellt, auch heute für euch. Dabei kann man beobachten, wie das Papier durch die verschiedenen Teile der Maschine hindurchläuft. Ein Multimedia-System bietet euch im dritten Raum die Möglichkeit, zahlreiche weitere Informationen zu erfahren. Attraktion ist natürlich hier unser Experimentiertisch, wo ihr selbst wichtige Eigenschaften vom Papier ausprobieren könnt. Der vierte und letzte Raum ist eine Überraschung. Alles in diesem Raum, die Objekte und die ganze Ausstellungsarchitektur ist aus Papier. Fangen wir also an mit unserem Rundgang. Ich wünsche euch viel Spaß!